Hallo, ich bin's wieder, euer Kiffhase. Hier mit einem Testbericht über den neuen iPod von Apple. Ja, das ist schön klein und handlich, ne? Und das, ja, passt in jede Hosentasche und das ist ganz praktisch, wenn man unterwegs mal kacken muss, ne? So, ich habe den dann auch direkt mal ausprobiert. Also ist eigentlich ganz einfach, man macht den an und dann setzt man sich da drauf und dann steckt man sich dieses USB-Kabel in den Hintern und das andere Ende dann in den iPod rein. Und dann scheißt man halt und dann geht das direkt über das USB-Kabel in den iPod rein. Und der hat ja ziemlich hohe Speicherkapazität und da passt ziemlich viel rein. Also da kommen sie bestimmt 100 Mal scheißen, bis sie den wieder ausleeren müssen. Das machen sie dann ganz einfach am PC, holen die Scheiße rüber und dann löschen die sie einfach. Und das geht ganz leicht, ist wirklich praktisch und für den Preis lohnt sich das wirklich zu kaufen. Also mein Gesamtfazit ist, also man muss es nicht haben, aber es ist natürlich praktisch und es für den Preis lohnt es sich wirklich. Also wer auf solche kleinen Accessoires steht, der sollte sich das ruhig zulegen. Das war's wieder mal von mir. Bis zum nächsten Mal, euer Kiffhase.